Sie hören ganz normale Männer, das Reserve-Polizeibataillon 101 und die Endlösung in Polen von John R. Browning. In der Übersetzung von Jürgen Peter Krause, Thomas Bertram und Thomas Wollermann. Gelesen von Sebastian Dunkelberg.